was wir auch machen. Egal, was wir auch machen. Gegen das Nichts. Gegen das Nichts. Gegen das Nichts. Haben wir keine Chance. Remettre en cause le futur. Je suis pour toujours mort.